Sternengeschichten Folge 344, Michael Collins. Als am 21. Juli 1969 der amerikanische Astronaut Neil Armstrong als erster Mensch seinen Fuß auf die Oberfläche des Mondes gesetzt hat, hat er damit auch seinen Namen für alle Zeiten weltberühmt gemacht. Aber auch seinen Kollegen Buzz Aldrin, der Armstrong auf dem Mond gefolgt ist, den kennen die Menschen. Den dritten Mann, der an der Mission beteiligt war, den kennen dann aber schon viel weniger Leute. Er ist auch bis zum Mond geflogen, hat dessen Oberfläche aber nicht betreten. Ohne ihn wäre der Flug zum Mond aber nicht möglich gewesen. Michael Collins war derjenige, der im Raumschiff geblieben ist, während seine Kollegen auf dem Mond herumgelaufen sind. Collins war aber viel mehr als einfach nur der Fahrer, der nicht aussteigen durfte. Michael Collins ist am 31. Oktober 1930 in Rom geboren worden. Dort war sein Vater, ein Offizier der amerikanischen Armee, damals gerade stationiert. Später, wieder zurück in den USA, hat auch Michael Collins selbst an der Militärakademie studiert, ist dann aber der Air Force beigetreten. Er ist absichtlich nicht zur Army gegangen, so wie sein Vater, der dort mittlerweile schon Generalmajor war. Denn Collins wollte sich nicht dem Vorwurf aufsetzen, es sich dort wegen seiner Verwandtschaft irgendwie einfacher zu machen. Denn immerhin war auch sein Bruder ein Oberst bei der Army und sein Onkel war sogar Generalstabschef, also der ranghöchste Offizier der gesamten Armee. Außerdem war Collins auch enorm daran interessiert, wie sich die Luftfahrt in Zukunft entwickelt und wollte selbst mit dabei sein. Bis 1957 war er dann Pilot von Kampfjets, ab 1916 auch Testpilot. Und am 20. Februar 1962 war John Glenn der erste Amerikaner, der die Erde umkreist hat. Die amerikanischen Ausflüge in den Weltraum vorher von Alan Shepard und Virgil Grissom, das waren ja immer nur kurze Flüge an die Grenze der Atmosphäre und dann sofort wieder runter zur Erde. John Glenn aber ist, so wie vor ihm der Kosmonaut Juri Gagarin als erster Mensch überhaupt, um die Erde herumgeflogen. An schnelle Flugzeuge war Collins ja gewöhnt und er hat es extrem bemerkenswert gefunden, dass der Astronaut John Glenn die gesamte Erde in 90 Minuten umrunden konnte. John Glenn war damals Teil der sogenannten Mercury 7. Das war die erste Gruppe der Astronauten, die ab 1959 von der NASA ausgebildet worden sind. Michael Collins hat sich dann gleich für die zweite Astronautengruppe beworben. Als deren Mitglieder dann aber im September 62 verkündet worden sind, war Collins nicht dabei. Allerdings ein anderer junger Astronaut mit dem Namen Neil Armstrong. Im Juni 1963 hat die NASA dann das dritte Mal nach neuen Astronauten gesucht und wieder hat sich Collins beworben und es diesmal dann auch geschafft unter die 14 Mitglieder der dritten Astronautengruppe. Gemeinsam übrigens mit einem anderen Air Force-Pilot namens Buzz Aldrin. Die Kriterien, um da dabei sein zu können, waren übrigens unter anderem eine maximale Größe von 1,83 Metern, ein Alter von weniger als 34 Jahren und eine Ausbildung in Physik oder Ingenieurswissenschaft und natürlich ausreichend viel Erfahrung mit Kampfjets. Nach dem Training der Grundlagen der Raumfahrt haben sich die neuen Astronauten Spezialgebiete für ihre Ausbildung aussuchen müssen. Collins hat Raumanzüge und Außenbordeinsätze gewählt. 1964 ist dann das erste Mal ein Amerikaner im Weltall aus seinem Raumschiff ausgestiegen. Das war aber nicht Collins, sondern Edward White anlässlich der Gemini 4 Mission und Collins war ein bisschen verärgert, weil eigentlich er ja der Spezialist auf dem Gebiet war, ihm aber vorher niemand über das Projekt informiert hat. Dafür ist er dann 1964 der erste aus seiner Astronautengruppe geworden, der einer Mission ins All zugeteilt worden ist. Er war als Ersatzpilot für den Flug der Raumkapsel Gemini 7 vorgesehen, ist dann aber doch nicht zum Einsatz gekommen. Das ist erst 1966 bei der Gemini 10 Mission passiert. Am 18. Juli 1966 ist Michael Collins gemeinsam mit John Young ins All geflogen. Dort waren sie fast 3 Tage lang und das Ziel ihrer Mission war die Koppelung des Raumschiffs an einen Satelliten. Das ist der NASA vorher nur ein einziges Mal gelungen, beim Flug von Gemini 8 und da auch nur unter sehr großen Schwierigkeiten. Bei Gemini 9 hat man es nochmal probiert und war komplett erfolglos. Und jetzt sollte es Gemini 10 wieder versuchen. Denn wenn man irgendwann mal zum Mond fliegen will, dann sind solche Trennungs- und Kopplungsmanöver zwischen Raumschiffen von enormer Bedeutung. Wer das nicht kann, der wird am Mond auch nicht landen können. Deswegen hat die NASA zuerst ein sogenanntes Gemini Agena Target Vehicle ins All geschickt. Das war eigentlich nichts anderes als die obere Stufe einer Agena-Rakete, ein bisschen mehr als 2 Meter lang, mit einem Adapter, an dem das Gemini-Raumschiff andocken kann. 2 Stunden nach diesem Satelliten ist dann auch Gemini 10 selbst ins All geflogen, mit Michael Collins und John Young an Bord. Am Anfang war der Abstand zwischen den beiden Raumfahrzeugen, zwischen Gemini und Agena-Satellit, noch sehr groß, 1600 Kilometer, aber er wurde immer geringer und am 19. Juli ist tatsächlich erfolgreich das Raumschiff an den Satellit gekoppelt worden. Damit war das Manöver aber noch nicht vorbei, denn jetzt hat man die Triebwerke des Agena-Satelliten gezündet und der hat Gemini 10 auf eine höhere Umlaufbahn geschoben. Das war das erste Mal, dass ein Raumschiff den Antrieb eines anderen Raumfahrzeugs benutzt hat, um sich fortzubewegen. Und mit einer Höhe von 763 Kilometern über der Erdoberfläche war Gemini 10 weiter von der Erde entfernt als alle anderen Raumschiffe mit Besatzung zuvor. Nachdem dieses erste Ziel geschafft war, hat sich Collins auf seinen ersten Außenbordeinsatz vorbereitet. Er ist ausgestiegen, hat Fotos mit einer Ultraviolettkamera gemacht und den Agena 8 Satelliten untersucht, der von einer früheren Mission übrig geblieben war und an dem Gemini 10 jetzt vorbeigeflogen ist. Danach hat sich Gemini wieder von seinem eigenen Agena Satelliten abgetrennt und Collins hat seinen zweiten Außenbordeinsatz begonnen. Er sollte jetzt den Abstand zwischen Raumschiff und Satellit, ungefähr 15 Meter, nur in seinem Raumanzug und natürlich an einem Sicherheitsseil hängend überwinden. Das ist ihm gelungen und beim Agena-Satellit hat er eine kleine Platte abmontiert, mit der man die Auswirkung der Einschläge von Mikrometeoriten untersuchen wollte. Dann ist Collins wieder zurückgekehrt in sein eigenes Raumschiff und Gemini 10 ist am 21. Juli wieder sicher auf der Erde gelandet. Die Mission hat alle Ziele erreicht und Collins war jetzt nicht nur der erste Astronaut, der gleich 2 Außenbordeinsätze im All absolviert hat, sondern auch der erste Mensch, der sich im Weltall von einem Raumfahrzeug zu einem anderen bewegt hat. Nach dem Ende des Gemini-Programms hat die NASA das Apollo-Programm gestartet, in dessen Rahmen irgendwann Menschen auf dem Mond landen sollten. Eigentlich war Collins da schon als Pilot für die Apollo 8 Mission vorgesehen. Die Rolle konnte er dann aber aus gesundheitlichen Gründen nicht einnehmen. Er hat Probleme mit den Bandscheiben gehabt und musste sich einer Operation unterziehen. Statt ihm ist dann der Astronaut Jim Lovell nachgerückt, der dann gemeinsam mit Frank Borman und William Anders Teil dieses ersten Fluges zum Mond war. Apollo 8 ist dabei aber nicht gelandet. Die haben den Mond nur umrundet und sind wieder zur Erde zurückgekommen. Und es war gewissermaßen sogar gut für Collins, dass er diese Premiere verpasst hat, denn jetzt wurde er als Pilot für Apollo 11 nachnominiert. Den Job sollte vorher eigentlich Buzz Aldrin machen, der dann aber eine andere Rolle bei dieser Mission bekommen hat. Dass Apollo 11 auch die erste Mission mit einer Landung auf dem Mond werden sollte, das stand da noch gar nicht fest. Aber nachdem sowohl Apollo 9 als auch Apollo 10 erfolgreich absolviert worden sind, war klar, Apollo 11 wird die Mission, bei der gelandet wird. Zuerst musste Apollo 11 aber mal fliegen und das ist am 16. Juli 1969 passiert. Gleich danach hat Collins seinen ersten konkreten Job im All machen müssen. Das war ein Manöver, bei dem zuerst das Apollo-Raumschiff von der Rakete abgetrennt wird, danach muss es umgedreht werden, sodass es mit der Mondlandefähre verbunden werden kann, die gekoppelten Raumfahrzeuge müssen sich dann von den Resten der Rakete fortbewegen in Richtung Mond. Und dort sind Collins, Aldrin und Armstrong 3 Tage später angekommen. Am 20. Juli sind Aldrin und Armstrong in die Mondlandefähre Eagle geklettert, die jetzt vom Kommandomodul namens Columbia abgetrennt worden ist. Und während Aldrin und Armstrong auf dem Mond gelandet sind, ist Collins in einer Umlaufbahn um den Mond zurückgeblieben. Dabei war er natürlich in Kontakt mit der Bodenstation und mit seinen Kollegen auf dem Mond. Aber während jeder Runde um den Mond war er 47 Minuten lang komplett vom Rest der Welt abgeschnitten. Jedes Mal, wenn er über die erdabgewandte Seite des Mondes geflogen ist, war kein Kontakt mit irgendwem möglich und Collins war gleichzeitig der einsamste und am weitesten von der Erde und allen anderen Menschen entfernte Mensch der Geschichte. Allerdings hat er sich gar nicht einsam gefühlt, wie er später erzählt hat. Er hat sich, wie er in seiner Biografie schreibt, sehr bewusst, erwartungsvoll, zufrieden, zuversichtlich und fast schon erhaben gefühlt. Aber er hat natürlich auch arbeiten müssen. Die genaue Position der Mondlandefähre am Mond musste zum Beispiel bestimmt werden. Oder es musste das von den Brennstoffzellen produzierte überschüssige Wasser im All entsorgt werden. Die Kabine musste für die Rückkehr seiner Kollegen vorbereitet werden. Und dann kam der Moment, an dem Armstrong und Aldrin wieder vom Mond zurück ins All geflogen sind und an die Columbia ankoppeln mussten. Und das war genau das, was Collins mehr als ausreichend geübt hat. Schon während des Trainings zur Mission hat er ein Handbuch geschrieben mit allen denkbaren Kopplungsmanövern und Notfallplänen, falls die Mondlandefähre zu früh oder zu spät oder sonst irgendwie nicht richtig vom Mond startet. Collins wollte natürlich genauso wie seine beiden Kollegen, dass die Mission erfolgreich wird, aber er hat vor allem Angst gehabt, dass nur die beiden sterben oder auf dem Mond zurückbleiben und er als einziger Überlebender allein zur Erde zurückkehren muss. Aber das Undock-Manöver hat funktioniert und die drei wiedervereinten Astronauten haben sich auf den Rückweg zur Erde gemacht. Man könnte jetzt glauben, dass Collins neidisch auf Armstrong und Aldrin war, weil die ja im Gegensatz zu ihm auf dem Mond spazieren gehen durften. Aber das war offensichtlich nicht der Fall. Schon während des Trainings des Mondfluges von Apollo 11 ist Collins angeboten worden, später danach der Ersatzkommandant für die Apollo 14 Mission und der Kommandant der Apollo 17 Mission zu werden. Und spätestens dann wäre auch Collins auf dem Mond gelandet. Aber er hat das Angebot abgelehnt. Er hat schon vor dem Start von Apollo 11 gesagt, dass er, sofern die Mission erfolgreich verläuft, überhaupt nicht mehr ins All fliegen will. Er wollte zwar helfen, das von John F. Kennedy ausgerufene Ziel der Mondlandung zu erreichen, aber wenn das erledigt ist, sich wieder seiner Familie widmen. Und tatsächlich hat Collins die NASA dann auch verlassen. Zuerst ist er Staatssekretär für Öffentlichkeitsarbeit im Außenministerium geworden. Das war kein leichter Job in einer Zeit, in der die USA gerade den Vietnamkrieg geführt haben. Deswegen hat er das Außenministerium auch 1971 wieder verlassen und sich einer viel dankbaren Aufgabe gewidmet. Er ist Direktor des National Air and Space Museum geworden, das es damals noch gar nicht gab. Das musste erst gebaut werden und Collins hat das organisiert, hat auch die Eröffnung 1976 noch mitgemacht und ist Direktor bis 1978 geblieben, bevor er dann in die Verwaltung der Smithsonian Institution gewechselt ist, auch eine Einrichtung der Regierung, die jede Menge Museen und Forschungseinrichtungen betreibt, unter anderem auch das National Air and Space Museum. 1982 hat er sich dann zur Ruhe gesetzt, aber danach und auch davor jede Menge populärwissenschaftliche Bücher geschrieben über Raumfahrt, über den Flug zum Mond, über den möglichen Flug zum Mars und so weiter. Michael Collins war Teil einer der aufregendsten und bedeutsamsten Missionen ins All. Sein Name ist nicht so berühmt wie der von Armstrong und Aldrin, aber er war nicht weniger wichtig und Collins hat sich nach seiner erfolgreichen Karriere als Astronaut ebenso erfolgreich dafür eingesetzt, Wissenschaft und Forschung an die Bevölkerung zu vermitteln. Und das tut er immer noch. Sein derzeit aktuellstes Projekt zur Wissenschaftsvermittlung ist sein Account bei Instagram.